Erster seht, wie sehr Gott uns liebt. Er nennt uns seine Kinder. Und wir sind es wirklich. Die Welt versteht uns nicht, weil sie Gott nicht kennt. Zweiten Freunde, wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir wissen noch nicht, was wir später sein werden. Aber wir wissen, wenn Jesus kommt, werden wir wie er sein. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Dritter, jeder, der das hofft, macht sich bereit. Er will sauber sein, so wie Jesus sauber ist. Vierter, wer sündigt, tut Unrecht. Sünde ist Unrecht. Fünfter, ihr wisst, dass Jesus gekommen ist, um die Sünden wegzunehmen. Er selbst hat keine Sünde. Sechster, wer zu Jesus gehört, sündigt nicht. Wer sündigt, hat Jesus nicht gesehen und nicht kennengelernt. Siebter, Kinder, lasst euch nicht täuschen. Wer gut handelt, ist gut, so wie Jesus gut ist. Achter, wer sündigt, gehört zum Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen, um die Werke des Teufels kaputt zu machen. Neunter, wer von Gott kommt, sündigt nicht. Gottes Geist bleibt in ihm. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott kommt. Zehnter, so kann man sehen, wer Gottes Kinder sind und wer die Kinder des Teufels sind. Wer nicht gut handelt, gehört nicht zu Gott. Und wer seinen Bruder nicht liebt, auch nicht. Elfter, denn das haben wir von Anfang an gehört, wir sollen einander lieben. Zwölfter, wir sollen nicht wie Kain sein. Er war böse und tötete seinen Bruder. Warum tötete er ihn? Weil Kain Böses tat, aber sein Bruder Gutes. 13. Freunde, wundert euch nicht, wenn die Welt euch hasst. 14. Wir wissen, dass wir jetzt Leben haben. Früher waren wir tot. Wir wissen das, weil wir unsere Freunde lieben. Wer nicht liebt, ist noch tot. 15. Wer seinen Bruder hasst, ist wie ein Mörder. Und ihr wisst, ein Mörder hat kein ewiges Leben. 16. Wir wissen, was Liebe ist, Jesus hat sein Leben für uns gegeben. So sollen auch wir unser Leben für unsere Freunde geben. 17. Jemand hat genug Geld und sieht, dass sein Bruder arm ist. Aber er hilft ihm nicht. Wie kann Gottes Liebe in ihm sein? 18. Kinder, wir sollen nicht nur mit Worten lieben. Wir sollen wirklich etwas tun und ehrlich sein. 19. Daran erkennen wir, dass wir die Wahrheit kennen. Dann können wir sicher sein vor Gott. 20. Wenn wir etwas Falsches getan haben, denkt unser Herz, dass wir schlecht sind. Aber Gott ist größer als unser Herz. Er weiß alles. 21. Freunde, wenn wir nichts Falsches getan haben, können wir zu Gott gehen und keine Angst haben. 22. Wir bekommen von Gott, was wir bitten. Denn wir tun, was er sagt. Wir tun, was Gott gefällt. 23. Das ist Gottes Gebot, wir sollen an Jesus Christus glauben. Und wir sollen einander lieben, so wie Jesus es uns gesagt hat. 24. Wer Gottes Gebote befolgt, gehört zu Gott und Gott gehört zu ihm. Wir wissen, dass Gott zu uns gehört, weil er uns seinen Geist gegeben hat.